Damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 190. Wow, mir fehlen fast die Worte. Es war schon wieder eine ewig lange Zeit, ohne dass irgendetwas passiert ist. Da steht immer noch dieses wunderbare Datum bis heute Nachmittag auf der Homepage. Am 9. Februar käme eine neue Sendung. Vielleicht passiert das 2014. 2013 ist es dazu leider nicht gekommen. Ich bin wieder da. Es wird so langsam schwierig, diese ganzen Ausfälle noch zu erklären. Ich möchte mal mein Privatleben zur Seite ziehen als guten Kollegen, der das erklären kann. So, ich nehme heute nicht alleine auf. Thomas ist nicht da. Das liegt an mir und meiner Ungeplantheit, dass das hier sehr kurzfristig zu dieser Aufnahme kam. Denn an WrestleMania komme ich doch nicht vorbei. Und deshalb habe ich heute meine Freundin mit dabei. Hallo Lena. Hallo Mirko. Ja, es ist so... Es ist irgendwie so ein Gang und Gäbe, dass man Wrestling immer so von Generation zu Generation weitergibt. Vor fast schon 10 Jahren, und das klingt wirklich sehr, sehr groß, wenn ich dran denke, dass ich erst 17 bin, vor ja fast schon 10 Jahren jetzt hat Thomas mich mit dem Virus Wrestling infiziert und ja, dann gebe ich das Ganze mal weiter. Ja, heute WrestleMania 29 steht auf dem Plan aus... East Rutherford in New Jersey, also so die größere New York City Area, nicht direkt New York City, das ist ja so der kleine Gag von WWE, dass man das Ganze ein bisschen als inmitten von New York aufbaut, aber ja eigentlich nur inmitten von New York, ja eigentlich nur der Madison Square Garden liegt und die eigentliche Halle ja doch etwas abseits. Aber okay, das soll nicht unser Problem sein, wir haben uns gerade schon mal zusammen mal das WrestleMania Set angeguckt, das wurde ja dieses Jahr schon etwas früher gespoilert von Vince McMahon. Es ist toll, muss man schon sagen. Die Freiheitsstatue über dem Ring, vorne die, ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen und ich kenne mich auch nicht so aus, in der Gegend die Bridge of irgendwas und dann das Empire State Building am Entrance Set und alles, das ist natürlich sehr schön. 75.000 Leute werden da dann reinkommen. Mal sehen, ob es bei 75.000 bleibt oder ob wir da ein bisschen wieder schön und ob wir dann heute Abend vielleicht da auf einmal 90.000 Leute sitzen haben, die eigentlich gar nicht reinpassen würden. So, Lena, wir tippen, dazu haben wir diese wundervollen Vorschauen auf wwe.com in der App. Man konnte auch schon auf wwe.com voten für die Gewinner. Ich habe das vorhin mal gemacht und es fiel doch stark auf, dass da sehr stark Face gevotet wurde. Also da waren jetzt keine großen Überraschungen, die wir hätten verlauten müssen. Da wird jetzt bitte nicht dran rumgefummelt. So, wir fangen doch direkt mal an zu tippen. Jetzt kommen erstmal so die unwichtigeren Matches, wie das, was hier gerade wundervoll aufgeschlagen ist. Tons of Funk, das heißt also Brodus Clay und der ehemalige Tensai, ehemals A-Train, ehemals Albert, ehemals keine Ahnung was. Und jetzt kommt das Schwierige, ich muss irgendwie den Namen, die Funkadactyls. Ich habe mich auf diesen Namen noch nicht ganz eingeschworen. Treffen auf Team Rhodes Scholars und die Bella Twins, die wieder da sind. Ich glaube, ich hatte mal irgendeine Wette am Laufen mit Thomas, dass die Bella Twins noch da sind, wenn Awesome Kong zurückkommt. Jetzt sind die Bella Twins noch da, aber Awesome Kong kommt nicht zurück. Da muss ich nochmal mit Thomas drüber sprechen, wer jetzt die Wette gewonnen hat. Vielleicht kommt ja Awesome Kong irgendwann nochmal wieder. Ja, wir sehen, es sind zwei Männer und zwei Frauen in jedem Team. Das heißt, das Ganze nennt sich Mixed Tag Team Match. Und laut der Vorschau, die hier auf www.com steht, scheint das Ganze wohl auch wirklich beim Pay-Per-View stattzufinden. Ich dachte eigentlich, das könnte man noch so in die Pre-Show verfrachten, da die ja jetzt auch auf eine Stunde ausgeweitet wurde. Und in Gottes Namen, ich habe keine Ahnung, wie lange die Post-Show geht. Aber ich hoffe nicht auch eine Stunde. Ja, Lenchen, Lena. Ich soll ja heute seriös bleiben. Was denkst du? Wer gewinnt? Ich glaube, Team Rhodes, Scholars und The Veterans. Ja. Mit ihrem Mustax oder wie Cody Rhodes das Ganze nannte, sein Love Stage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das Heal-Team. Ich habe die Befürchtung, dass das Ganze auf das Face-Team ausläuft. Das ist ein Problem. Wir müssen mal über die Karte gucken und gucken, wo Face und wer Heal gewinnt. Also ich habe hier schon mal Fandango natürlich. Das wäre ein Heal-Gewinn. Team Hell No wäre ein Face-Gewinn. Ray, ein Face-Gewinn. Wade Barrett, The Miz hat sich. dann ist die Frage, ob The Shield gewinnt. Also wenn ich mal über die Karte gucke, sind da einfach zu viele Face gewinnen. Weißt du, Undertaker, CM Punk, Undertaker, Rock, Cena, wobei der im MetLife Stadium in New York wahrscheinlich nicht gerade als Face rüberkommt, sondern eher gnadenlos ausgebucht wird. Und ich freue mich verdammt nochmal sehr stark darauf. Also wenn ich über die Karte gucke, fällt mir auf, eigentlich gewinnen dazu wie viele Faces. Es sei denn, die WWE macht das dann wieder so überraschend, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil dann wäre da zu viel Überraschung. Ich tippe auch mal auf Road Scholars. Wobei ich das noch nicht so ganz glaube. Vieles bei dieser WrestleMania werde ich erst glauben, wenn ich es auch sehe. So, wir blättern weiter. Wir haben Chris Jericho gegen Fandango. Ich freue mich auf dieses Match und ja, hier ist der Gewinner eigentlich klar. Chris Jericho bringt Fandango über und positioniert ihn als Neuling erfolgreich in der WWE. Das heißt, ich schreibe zu mir schon mal Fandango. Es wäre natürlich auch eine nette Überraschung, wenn Chris Jericho gewinnt, aber Fandango direkt bei seinem Debüt verlieren zu lassen, weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein. Zumal ich mag dieses Gimmick echt sehr, sehr stark. Ich fand das auch toll. Ich hatte mir heute Vormittag noch die Pressekonferenz angeguckt, als Fandango da direkt zum Anfang reingespaziert kam, sich nur kurz vorstellte und mit seiner Tänzerin wieder rausmarschierte. Wunderbares Gimmick. Und ein hoffentlich wunderbares Match. Es ist ja vor ein paar Tagen ist eine angebliche Liste mit den angeblich geplanten Matchzeiten rausgekommen, wo dieses Match angeblich nur 8 Minuten hatte. Nun würde ich mal bezweifeln, dass diese Card mit den Zeiten richtig so war. Ich denke mal, das war irgendein Fake, den irgendjemand da reingestellt hat. Ich hoffe, die beiden bekommen ein bisschen mehr Zeit. Also ich denke mal, wenn die eine Viertelstunde bekommen, dann hauen die da ein richtig tolles Match hin. So viel Zeit werden sie wahrscheinlich nicht bekommen, aber okay. So, Lena, was tippst du? Da gibt es übrigens noch mehr Text. Was tippen wir? Veteran Chris Jericho oder Debutant Fandango? Ich würde sagen, Chris Jericho. Okay, schreiben wir Y2J hier hin. Kommen wir zum WWE Tag Team Championship Match. Ja, Team Hell No, also Daniel Bryan und Kane, die jetzt auch schon seit schon ziemlich langer Zeit als Tag-Team-Champions rummarschieren, treffen auf Dolph Ziggler und ein weiterer Mann, der sein In-Ring-Debüt in einem richtigen Match bringt, Big E Langston. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob der mal irgendwas zaubern kann im Match. Also ich meine, er hat es ja zumindest von OVW zu WWE geschafft, ob das jetzt nur wegen seinem Körper war oder ob der Mann auch wirklich was im Ring kann. Mal sehen. Die andere Frage, was passiert mit AJ? Was wird sie machen? Es wurde jetzt ja bei den Sendungen vorher schon immer wieder angedeutet, dass AJ da Kane und Daniel Bryan immer ein bisschen verwirrt und dass die beiden noch nicht so ganz rüber sind, was da mit AJ los war. Und vielleicht wechselt sie ja wieder ihre Seiten und verlässt Dolph Ziggler und geht wieder zurück zu Kane und Dolph Ziggler. Kane und Daniel Bryan. Oder sie fängt jetzt auf einmal mit Big E Langston an und keine Ahnung. Es kann viel passieren in diesem Match. Zugegebenermaßen, der Aufbau war kurz angesetzt und nicht fantastisch, aber auch hier bin ich gespannt, muss ich sagen. Und auch wenn wenn die Menschen genug Zeit bekommen oder zumindest ein bisschen Zeit, wird es sehr unterhaltsam werden. Das muss ich überleben jetzt. Jetzt komme ich so weit, dass ich gerade gedacht habe, zu viel Face gewinne. Jetzt tippst du mal auf ein paar Heels und jetzt bin ich bei zu vielen Heels. Eigentlich würde ich mir ja wünschen, dass Dolph Ziggler den Titel bekommt. Ich fände das klasse, wenn Dolph Ziggler und Big E Langston am Ende der Veranstaltung 3 Titelgürtel hätten. Dolph Ziggler noch einen cashen würde und alles, das wäre wunderbar. Ich tippe auf Team Hell No. Oder? Es gibt das Problem, also es gibt so viele Face-Gewinne in den Main-Events. Aber man kann doch nicht so viele Heel-Siege, aber nein, ich tippe mal auf Hell No. Lena? Ich nehme das ebenfalls. Okay. So, Ryback und Mark Henry. Wer ist der Stärkere? Mark Henry ja der World's Strongest Man. Und Ryback wollte bei SmackDown seinen Rekord brechen und wurde, wie Mark Henry doch immer wieder gerne gesagt hat, selber gebrochen, als Mark Henry da zwischenging. Auch sehr interessant, als Mark Henry auf der Pressekonferenz war und meinte, er wäre jetzt schon seit 17 Jahren in der WWE und hätte die beste Zeit seines Lebens in der WWE verbracht. Ich glaube, da habe ich einige Tränen in den Augen von Mark Henry gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren ein paar Tränen im Auge. Ja, Ryback ist neu, Mark Henry ist wahrscheinlich nicht mehr ewig lange in der WWE. Das ist jetzt wieder so eine Sache, ein letzter Höhepunkt für Mark Henry, aber dann würde man Ryback so ein bisschen zerstören und Ryback ist ja momentan echt sehr, sehr stark im Push gefangen. Beziehungsweise reitet er auf seinem Push herum. Ich tippe leider auf Ryback, wobei ich mir extrem stark Mark Henry wünschen würde. Und da gab es ja auch die Gerüchte, dass Mark Henrys Theme-Song vielleicht live geplayt wird und 3-6 Mafia ist eine verdammt gute Band. Das wäre toll, wenn die live spielen würden. Lena? Ich würde potenziell auch sagen Ryback. Okay. Zweimal für den Weißen. Wobei mein Herz für Mark Henry schlägt. No. So. Das Intercontinental Championship Match. Wade Barrett vs. The Miz. Da ist es ganz interessant, weil das ist das Match, was schon fest so für die Pre-Show angekündigt wurde. Die ja dieses Jahr echt auf zig Plattformen übertragen wird. Auf www.com, Yahoo, Facebook. Und YouTube, man erwartet wohl, dass da einige Leute die Pre-Show gucken und möchte da keine Überladung haben auf irgendwelchen Plattformen. Ja, Pre-Show eine Stunde lang, Interactive Pre-Show. Heißt also, es wird Tweets, Touts und alles Mögliche geben, damit die Fans, vielleicht interviewt man ja noch Fans, die in der Halle sind oder so. Bringt wieder irgendjemanden von ganz oben in die erste Reihe oder solche Späße. Der am weitesten geflogen ist. Das Interessante ist auf jeden Fall, das Match ist als Interactive Pre-Show-Match angekündigt. Ich weiß nicht, ob das Interactive sich jetzt auch auf das Match bezieht. Vielleicht wird ja noch eine andere Stipulation dazu, dass es ein Intercontinental-Titel-Match ist, gewählt. Oder irgendwie sowas. Naja, das weiß ich auch nicht. Das ist so ein Match, das hatten wir schon bei Raw. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt unbedingt nochmal hier sehen müssen. Ach, das ist schwierig. Miz wird jetzt als Ric Flair-Nachfolger aufgebaut. Vielleicht bringt man dann ja noch irgendwie Flair mit raus oder so. Ich tippe mal deshalb auch mal auf The Miz. Wobei ich jetzt eigentlich schon wieder viel zu viele Face-Gewinne auf meiner Liste habe. Lena? Ich nehme mal das andere. Okay, da könntest du vielleicht gar nicht so schlecht mitliegen. Mal es ja eine Pre-Show ist, wobei eine Pre-Show, da sollen die Leute das ja auch kaufen. Da würde The Miz eigentlich Sinn machen und dann noch irgendwas mit Ric Flair raus. Die Frage ist auch, ob es dieses Jahr wieder eine Battle Royale in der Pre-Show von WrestleMania gibt, wie das vorher immer so gang und gäbe war. Vorher war ja auch nie ein anderes Match immer wobei doch, es war mal, doch, es gab ja mal das Match von den Colons, von Primo und Kalito im Opener gegen irgendein Team, wo die Titel bekommen haben. Das war gut. Das war aber sehr kurzfristig. Das wurde für die Hauptshow angekündigt und dann kurzfristig hin verlegt. Da haben sich einige Leute aufgeregt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Die Frage ist, es sind so viele Leute auf der Card, die nicht auf der Card, die eigentlich noch irgendwo zu sehen sein müssen. Antonio Cesaro fällt mir da vor allem ein. Der wurde ja durch CM Punk noch sozusagen ins Rennen gebracht, indem CM Punk auf der Pressekonferenz ein T-Shirt von Antonio Cesaro anhatte, was ich doch einen sehr netten Fingerzeig fand. Dann fällt mir gerade noch Santino Marella ein. Mir fallen jetzt zugegebenermaßen nicht gerade sehr viele Namen ein, aber ich weiß, dass eine ganze Palette an Leuten ist, die das eigentlich verdient hätten, auf der Karte zu stehen und irgendwie nicht vorhanden sind. Apropos, ich habe gehört, Snooki soll dieses Jahr bei WrestleMania wieder anwesend sein. Da freue ich mich ja direkt doppelt. Wer ist das? Das ist von Jersey Shore eine. Kann man hierzulande auf MTV verfolgen. Das ist wohl so eine, ein liebes Mädchen, was ihr Geld durch Partys verdient. Wie nennt man das so gerne? Wie nennt sich dieser Beruf, dieses Hobby? Dir fällt es gerade nicht ein. Gut. Es gibt so einen tollen Namen für Leute, die immer nur auf Partys gehen. Auch normale Partys, hör auf. Nee, keine Prostituierten, das meine ich nicht. Wie heißt das denn noch gleich? Nicht Glamour Girl, das ist eine Serie. Wie heißt das denn noch gleich? Diese Menschen, die immer nur so auf Partys gehen und wo man sich immer fragt, wo haben die hier Geld her? It Girl, genau. Ich glaube, Snooki kann man als It Girl bezeichnen. sehr unterhaltsam in Jersey Shore und ich habe mich da schon vor einigen Jahren als großer Fan hier gezeigt und muss ich mir direkt mal auf meinen Zettel schreiben, das Snoopy, dass ich mich da auch direkt nochmal freuen kann. Schreibt man es eigentlich mit 2 O mit einem? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich hoffe, es gibt wieder so eine tolle Battle Royale in der Pre-Show. Ich hoffe es. Weil ich habe auch schon so viele Namen gefunden, die da noch mitmachen können. Ich bin mir sicher, da kriegt man noch 30 Leute zusammen. Ich mache mir das, markier mir das hier auch mal auf meinem Blättchen. Ich vermisse übrigens sehr Santino Marella. Ich lese jedes Mal bei Raw gibt es wieder den Tweet von Santino Marella zu lesen zur Show, aber niemals irgendwas dazu, ob der irgendwann mal was macht. Ja doch, er hatte jetzt, in der letzten Raw hatte er ein Match und zwar gegen Mark Henry. Naja. So, weiter geht's. Nein, da geht's nicht weiter, das ist zurück. Wir haben Randy Orton, Sheamus und The Big Show treffen als National Guard der WWE auf The Shield, Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins, so langsam kenne ich die Namen. Ja, werden wir am Ende die National Guard der WWE siegreich sehen oder werden wir am Ende alle in The Shield believen? An The Shield glauben? Ich wünsche mir ja ganz doll Shield. Ich weiß nicht, wenn... Also das ist jetzt wirklich eine schwierige Sache. Wenn man jetzt die drei WWE-Stars bei WrestleMania gewinnen lässt, dann ist das wie so ein finaler Schlag gegen The Shield, dass The Shield vorüber wäre. Ich glaube, das möchte man aber nicht unbedingt. Wenn man jetzt The Shield gewinnen lässt, muss man das geschickt machen. Man könnte natürlich sagen, dass Randy Orton, Sheamus und Big Show, vor allem Big Show, dass sie sich dann doch nicht so vertragen, doch in Ärger geraten und dass The Shield diese Möglichkeit ergreifen und dann das Match so beenden. Das wäre sehr gut gebucht von der WWE, das wäre zwar voraussehend, aber wie wir wissen, ist das, was man, ist das Voraussehende nicht immer unbedingt das Schlechte. Ist sogar sehr gut, wenn manchmal das eintrifft, was man voraussagt. Ich tippe mal auf The Shield und ich hoffe sehr stark, dass die WWE da nichts Falsches macht und The Shield nicht lebendig begräbt in diesem Match. Lena? Das ist mir fair. Die drei in schwarz oder die links? Die in schwarz gefallen mir, aber ich mag auch Schiamos. Aber ich sag trotzdem die drei anderen schwarzen. Okay, The Shield. Es gab bei Raw vor einer oder zwei Wochen gab's einen Mann in der ersten Reihe, der hatte auch diese wundervollen Anzüge von The Shield an. Fiel mir nur so auf. So, wir kommen in die Main Events. Wunderbar, genau. World Heavyweight Championship. Alberto Del Rio für die Mexikaner. Und wie er doch so gerne gesagt hat, er ist zwar in Mexiko geboren, aber er lebt für Amerika. Oder er ist in Amerika groß geworden. Irgendwie so. Auf Jack Swagger mit Zeb Coulter in seiner Ecke. Wow, ich mag den Aufbau zu diesem Match. Ich finde Zeb Coulter fantastisch, ich finde Jack Swagger fantastisch. Ich finde diese ganze patriotische Amerika-Gimmick von wegen, wir brauchen diese Auswanderer nicht, hau weg diese Auswanderer und dieses sehr, ja, ich will nicht sagen rassistische, aber doch dieses sehr pro-amerikanische und ja, gefällt mir sehr gut, das Gimmick. Und das ist toll, wenn ich erinnere mich da, als es da in den Medien Probleme gab mit irgendeinem von der, ich glaube von BBC, als der das als überzogen betitelte und es dann dieses Promo-Segment von Jack Swagger und Zeb Coulter gab, wo die auch außerhalb des Gimmicks gesprochen haben, fand ich alles fantastisch und das ist toll, das macht das Ganze wieder ein bisschen intensiv, wenn ich mich an die letzten World Heavyweight-Titelmatches bei WrestleMania erinnere, die waren meistens im Opener, das mag man jetzt sehen, wie man will, ich fand das jetzt nicht so schlimm, wobei es schön wäre, wenn das World Heavyweight-Titelmatch mal wieder ein bisschen später kommen würde. Auf jeden Fall, der Aufbau die letzten Jahre für die World Title Matches war immer relativ dürftig, ich finde, hier ist wieder durch dieses starke USA gegen den Mexikaner, der auch die USA vertritt, finde ich, ist da wieder durchaus Schwung reingekommen und das freut mich. Ich würde mir wünschen, dass Jack Swagger gewinnt und dann alle richtig stark buhen und das wäre toll und das würde Heat bringen. Und da ist das World Heavyweight Championship Matches und ich relativ viele Faces schon getippt habe und es jetzt noch einige Face-Gewinne gibt, dann tippe ich jetzt mal ganz provokant auf Jack Swagger, auch wenn ich das ist wieder etwas, was glaube ich erst, wenn ich es dann auch sehe. Trotzdem tippe ich auf Jack Swagger. Und du? Ich finde Alberto Del Rio zwar sympathisch, aber ich glaube nicht, dass er das kann. Wo er mir nicht so wirklich so vorkommt, als könnte er etwas. Deswegen glaube ich auch den anderen. Okay. Der Rio zeigt momentan die wunderschönsten Hurricane Runners in der WWE seit langer Zeit, ist mir aufgefallen. Sehen jedes Mal wunderschön aus. Kann er sehr, sehr gut. Nicht ohne Grund wurde er extremst hochgehypt in den mexikanischen Ligen. Nicht ohne Grund, das muss man schon sagen. So langsam, und ich glaube, da ist es dann doch ganz gut, dass der Rio jetzt als Face arbeitet, so langsam kann er das alles mal zeigen. So, dann haben wir Triple H gegen Brock Lesnar, das Ganze in einem No-Holds-Barred-Match mit der Sonderstipulation If Lesnar wins, Triple H must retire, also der Rücktritt von Triple H bei einem Gewinn von Brock Lesnar. Da fragt man sich natürlich, was für ein Rücktritt. Triple H ist heute schon zurückgetreten. Eigentlich könnten wir diese Stipulation streichen. Ich mache das mal gerade ganz kurz, damit das ein bisschen stimmiger aussieht. No Holds Barred. Das heißt, alles ist erlaubt. Und diese beiden werden eh alles machen. Triple H und vor allem Brock Lesnar lassen sich nicht zurückweisen in dem, was sie machen dürfen können. Ich habe das zu Lena gestern schon gesagt. Brock Lesnar, wenn da kein Blut fließt, der haut sich so lange auf den Kopf, bis da Blut fließt. Ich glaube, Blut ist für dieses Match garantiert. Das werde ich mir auch mal daneben schreiben. Ein Ausrufezeichen. Sonst gibt es einen Sternabzug, wenn es kein Blut gibt. Wow, ich glaube, das wird echt brutal. Das wird kein technisch tolles Match. Das wird richtig brutal. Da wird es harte Schläge geben. Da wird es echte Schläge geben. Da wird es richtige, brutale Aktionen geben. Und es ist gut, dass es so ein Match auf der Card gibt. Und ja, ich denke, die Stipulation hat es ja zuletzt sehr, sehr deutlich gemacht, dass doch Triple H hier gewinnen wird. Und das andere wird auch keinen Sinn machen, weil gegen Cena hatte Brock Lesnar schon die Fehde. Und wenn jetzt nicht Triple H, wer soll sonst Lesnar rauskickeln, sozusagen. Wobei es ja auch die Gerüchte gab von The Rock gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 30 vielleicht. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich sehen möchte, aber es hätte was. Das Match hier hat auf jeden Fall auch was. Lena? Triple H. Ich habe gar nicht weitergeblättert, fällt mir gerade auf. Und natürlich Shawn Michaels in der Ecke von Triple H. Da muss man dann natürlich auch noch gucken, was da passieren kann. Ob Shawn Michaels auch wieder verletzt wird von Brock Lesnar. Und oder ob er dann halt für Triple H einsteht und vielleicht auch mal eine Switche Music gegen Brock Lesnar verteilt. Ein Heel-Turn von Shawn Michaels erwarte ich hier jetzt auf gar keinen Fall. Vielleicht ja so eine kleine DX-Reunion kurz mit ein paar Zeichen im Match. Das kommt ja immer ganz gut an, das haben wir ja auch bei Raw wieder gemerkt. Interessant übrigens auch wird zu sehen sein, Paul Heyman, der muss ja an dem Abend zweimal mit. Der muss ja einmal mit CM Punk zumringen und einmal mit Brock Lesnar zumringen. Jetzt ist die Frage, welches Match kommt zuerst? Wenn jetzt Paul Heyman in dem Match mit Brock Lesnar dabei ist und irgendwas abbekommt, dann ob er dann überhaupt für CM Punk mitkommt. Das finde ich sehr interessant, dass Heyman zweimal mit Leuten zum Ring kommen sollte, theoretisch. So, das markiere ich mir auch gerade mal, um zu gucken, wer da denn jetzt eigentlich Begleitung bekommt. Wir tippen beide auf Triple H. Wunderbar. So, dann The Streak on the Line. Wird die Streak noch 20-0 gebrochen? Oder wird der Straight Edge Superstar begraben? Ja, also eigentlich sollte man jetzt sofort Undertaker tippen. Und ich kann mir auch bald nicht vorstellen, dass die WWE sagt, okay, CM Punk bricht also macht 20-1. Ich kann mir das nicht vorstellen. CM Punk steht total an der Spitze momentan. Aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Und ich glaube, da müsste wirklich jemand wie John Cena ran. Ich glaube, Cena wäre der Einzige, dem man momentan die Streak brechen lassen würde. Und deshalb tippe ich auch auf den Undertaker. Lena? Ich nehme CM Punk. Okay. Das wird ein interessantes Match. Ich erwarte ehrlich gesagt von dem Match nicht zu viel. Ich bin schon vorgenommen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so hervorragend werden kann. Da habe ich immer noch ein bisschen am Zweifeln, wie der Zustand von Undertaker wirklich ist. Man hat so nichts Aktives an Match gesehen. Ich möchte da nicht zu viel erwarten. Ich erwarte einfach ein spannendes Match. Und das wird es, glaube ich, auf jeden Fall. Der Main Event. Der WWE Champion The Rock trifft in einem Titelmatch auf John Cena. Oh, und ich hoffe, dass John Cena haushoch rausgebucht wird. Ich habe schon gehört, bei der Hall of Fame hatte er wohl irgendeinen Special-Auftritt. Ich weiß nicht genau, was das war, aber er wurde wohl extremst ausgebucht im Madison Square Garden. Und ich hoffe, im MetLife Stadium sieht das dann am Ende nicht anders aus. Vielleicht werden die auch beide ausgebuht. Wäre auch ganz lustig. Main Event und beide werden ausgebuht. Hätte was. Ich erinnere mich an Goldberg gegen Brock Lesnar mit Stone Cold Steve Austin als Special Referee. War das wunderbar, als beide so stark ausgebuht wurden und das Publikum nur noch goodbye und so weiter gesungen hat. Wunderbare Sache war das, weil das Match natürlich schrecklich war. Ja. Ich muss leider auf Cena tippen. Das wäre eine Katastrophe, irgendwie, wenn The Rock gewinnen würde. Ich weiß gar nicht, was man da mit Cena machen würde. Ich glaube, Cena wird dieses Jahr wirklich dieses Jahr haben, in dem er alles gewinnt. Leider. Ja, Frage ist jetzt Cena Heel Turn. Das wurde so stark angekündigt, irgendwie bei Raw und dann jetzt bei den ganzen anderen Sachen, wo Cena war, Pressekonferenz, da wurde es dann wieder nicht so gezeigt. Das muss jetzt allerdings nichts heißen. Also ich muss sagen, ich glaube ja vieles und ich bin immer sehr optimistisch in Sachen WWE, aber ein Cena-Heel-Turning glaube ich wirklich erst, wenn ich das ganz klipp und klar sehe und mir da ganz klipp und klar gesagt wird, irgendwie durch die Kommentatoren, dass das wirklich der Heel-Turn war. Sonst glaube ich das nicht. Lena? Ich nehme auch schon Cena. Okay. 10 Matches haben wir auf der Card. Wir haben den 4 Stunden Pay-Per-View. Wir haben die Pre-Show, wo mindestens ein Match stattfinden wird. Wie ist das überhaupt in der Post-Show? In der Post-Show wird wohl kein Match geben, das will ich bezweifeln. Höchstens vielleicht ein Cash-In von Dolph Ziggler. Das wäre natürlich nett, wobei ich das lieber beim Pay-Per-View direkt sehen würde. Bin ich mal sehr gespannt. Es wurden schon einige Leute jetzt wieder angekündigt. Prominente, Charlie Sheen. Ich weiß nicht, was man mit den Menschen haben will da, aber es wird zum Beispiel noch Chris Martin von Coldplay im Kopf geblieben und P. Diddy wird ja performen mit Skylark Ray Coming Home. Wir werden Living Color sehen mit Cult of Personality und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, die können auch immer genauso gut spielen, wie die das vor zig Jahren konnten. Man kann sich da ja gerne mal ein YouTube-Video angucken. Ich hoffe, die hauen ordentlich rein. Und dann gab es die Gerüchte, irgendwie The Rock und John Cena mit Jay-Z und Eminem zum Ringen mit der Musik. Ich glaube nicht, dass man die beide eingeladen hat noch live zum Event. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde das auch alles ein bisschen übersteigern. Und dann ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Ich merke aber schon, dass ich glaube, dass es dieses Jahr wieder sehr gut wird. Ich hoffe, die WWE hält das dann nochmal. Also viele sagen, der Aufbau war schrecklich, die Card ist nicht gut. Aber ich würde mal sagen, dass es doch alles echt eine feine Card geworden ist. Und oftmals muss man sagen, gerade die Pay-Per-Views, die nicht eine überschwänglich gute Card haben, werden dann wirklich gut in der Qualität. Vielleicht schafft man es dieses Jahr mal wieder. Die letzten Jahre war ich zwar zufrieden, aber nicht extrem überzeugt. Vielleicht wird das dieses Jahr mal wieder was. Man hat auch schon direkt eure Rekorde aufgestellt. Also man wollte ja viele komische Rekorde aufstellen dieses Jahr bei WrestleMania. Also man wollte ja erst Mück die meisten Masken gleichzeitig bei einem Wrestling-Event, in dem man Rey Mysterio und Sin Cara gegeneinander oder in einem Tag Team stellt. Jetzt muss man sagen, Sin Cara. Oder können wir gerade nochmal zu der Battle Royale hinzufügen. Sin Cara ist nicht auf der Card und irgendwie auch verschwunden. Und Rey Mysterio ist ja verletzt oder ich weiß nicht, in was für Pausen der immer wieder ist gerne. Ich weiß nur, dass Rey Mysterio es nicht mehr lange halten wird. Das sage ich aber auch schon seit einigen Jahren. Dann wollte man ja den größten Harlem Shake machen und hat das zum Glück wieder gestrichen. Auf jeden Fall, man hatte einen Rekord in Sachen Verkauf der Tickets am ersten Tag aufgestellt. Am ersten Tag wurden direkt 52.029 Tickets verkauft. Ich denke, da kann man doch sehr zufrieden mit sein. Damit hat man den Rekord von WrestleMania 18 mit 51.620 Tickets gebrochen. Und ich hoffe, dass das doch ein Hinweis darauf ist, dass es schön voll wird dieses Jahr. Wobei man das ja eigentlich immer recht souverän schafft. Dann hat man auch einen neuen Rekord aufgestellt in Sachen Einnahmen. Ich glaube auch am ersten Tag nur. WrestleMania 28 hat einen bisherigen Rekord gehalten von 6,3 Millionen Dollar am ersten Tag an Ticketeinnahmen. Und jetzt muss man sagen, die Tickets sind dieses Jahr wohl wieder etwas teurer geworden. Und man muss eh sagen, dass die Tickets ja doch zumindest vorne sehr, sehr teuer sind. Hinten wird es dann ja doch etwas angenehmer von den Preisen. Ja, auf jeden Fall hat man dieses Jahr direkt am ersten Tag 10 Millionen Dollar an Ticketeinnahmen eingenommen. Und das ist eine Zahl, die ja, ich glaube, die spricht Bände. Ich bin echt noch stark am Überlegen, woran das jetzt liegt. WrestleMania 28, 6,3 Millionen, ob jetzt die Tickets wirklich so viel teurer geworden sind. Oder ob man wirklich im Vergleich zu WrestleMania 28 so viel mehr Tickets am ersten Tag gekauft hat. Mal sehen. So, die Rekorde hat man schon mal in der Tasche. Jetzt muss man nur noch mal einen Buyrate-Rekord aufstellen. Die niedrigste Buyrate ever, habe ich festgestellt, war die von WrestleMania 13. 237.000 an Buyrate. Das ist für uns heutzutage ein Witz, komischerweise. Ich weiß gar nicht, WrestleMania 13, wenn ich mal gucke. Vielleicht habe ich die sogar hier noch im Regal irgendwo stehen. Ne, ich habe nur WrestleMania 12 hier stehen. Sehr schade. Und es wäre, warte, wir haben ja hier ein iPad. Das ist ja das Tolle an unserer Studiotechnik. Deswegen können wir ja direkt mal gucken, was es eigentlich bei WrestleMania 13 gab. Was es denn entfacht hat, dass so wenige Leute diesen Pay-Per-View gekauft haben. Und das interessiert mich. So, jetzt kommt der Teil, wo irgendjemand überbrücken müsste. Thomas würde jetzt einen Witz erzählen. Ich weiß, dass wir das jetzt lieber lassen. WrestleMania 13. 97 aus dem Rosemont Horizon Center? Nö. Was haben wir denn hier für Matches auf der Card? Wir haben Undertaker gegen Psycho Kid im Main Event, No Disqualification Match, einen Chicago Street Fight, Legion of Doom und Ahmed Johnson gegen The Nation of Domination. Bret Hart gegen Stone Cold. Das ist ein Submission-Match mit Ken Shamrock als Special Guest Referee. Owen Hart und British Bulldog gegen Mankind und Vader. Hunter S. Helmsley gegen Goldust. Rocky Maivia gegen The Sultan. Headbangers gegen New Blackjacks. Billy Gunn Flashbang. Klingt jetzt eigentlich nicht so schlecht, die Card. Keine Ahnung, was da los war. Möglicherweise, ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt, waren die Buy-Rates der WrestleManias davor auch nicht so hoch, weil das einfach früher noch nicht so der Fall war und es fiel hier nur ein bisschen ab. Auf jeden Fall, die höchste Buy-Rate war bis vor kurzem noch WrestleMania 23 mal 1,25 Millionen verkauften Pay-Per-Views. Das hat dann die WrestleMania letztes Jahr wiederum geschlagen mit 1,3 Millionen für Rock gegen Cena. Jetzt müsste man den Wert wiederum schlagen. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte passieren. Ich tippe, wir machen mal ein Buy-Rate-Tippspiel. Ich tippe mal auf, auf eine Buy-Rate von 1,1 Millionen Buys. Was tippst du? Ich weiß gar nicht, worum es jetzt geht, genau geht, aber ja. Es geht darum, wie viele diesen Event als Pay-Per-View kaufen. Also als, ne, also entweder Bezahlfernsehen. Mehr oder weniger. Ich glaube ein bisschen mehr. 1,4. Jo. Ich glaube, wenn überhaupt man diese Marke brechen sollte in den nächsten Jahren, wird das wohl mit WrestleMania 30 passieren. Ich denke, da werden ganz viele alte, also überhaupt muss man sehr viel aufbauen für diesen Event und ich denke, das wird man noch machen auf der Card. Ich denke, da werden dann ganz viele Wrestling-Fans, die dann früher WrestleMania 10 geguckt haben, WrestleMania 3 geguckt haben und sagen, WrestleMania 30 ist Jubiläum, das muss ich mir jetzt als früherer Wrestling-Fan angucken und dass da dann nochmal einiges auf die Buys zukommen könnte. So hätten wir das auch abgeschlossen. Ich freue mich auf Snooki, ich freue mich auf WrestleMania. Heute Nacht ist es soweit. Die Hall of Fame-Ceremony, die wohl 3,5 Stunden ging, wie ich gelesen habe. Das Positive zumindest erstmal, es gibt wohl einen 90-minütigen Zusammenschnitt. Und Mick Foley ist in diesem Zusammenschnitt netterweise auch mit drin. Und diesen Zusammenschnitt gibt es wohl am Montagabend zu sehen. Das heißt, ich würde den dann irgendwann am Dienstag, am Mittwoch vielleicht irgendwann mal zu sehen kommen. Der läuft ja immer gerne, ich glaube, vor Monday Night Raw. Ich glaube nicht danach. Ich glaube, vor Monday Night Raw wird der immer noch ausgestrahlt. Ich fände das ehrlich gesagt schöner, wenn der live gesendet wird, 3,5 Stunden. Aber so viel Sendeplatz bekommt die WWE wahrscheinlich nirgendwo. Vielleicht auch als Pay-Per-View, das wäre mal eine Idee, Hall of Fame als Pay-Per-View anzubieten. Ich finde das auf jeden Fall sehr schade, dass man die immer erst nach WrestleMania zu sehen bekommt. Ich werde es mir auf jeden Fall dann noch angucken und ansonsten kann ich nur sagen, dass es dieses Jahr vielleicht etwas länger gedauert hat als sonst, aber dass das WrestleMania-Gefühl auf jeden Fall gekommen ist und ich freue mich jetzt wirklich sehr, sehr stark. Vielleicht ist es sogar ein bisschen stärker als sonst, ich bin mir nicht sicher, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr stark und ich werde mich dann auch irgendwann nächste Woche wieder melden. Ich bin mir nicht sicher, mit wem und wann, aber ich werde mich zurückmelden, um über WrestleMania hinüberzuschauen. Ich freue mich und ansonsten würde ich sagen, war es das mit Jock Drama 190. Ich werde versuchen, mich jetzt wieder des Öfteren zu melden. Ich lese nur gerade bei Wikipedia, dass der WrestleMania 13 Event bei PlayStation presented wurde. Gerade ganz interessant fand. Ja, WrestleMania 29. Ich kann nur die Daumen drücken und sagen, WWE enttäuscht uns nicht, bringt diese meiner Meinung nach gute Card zu guten Matches und so weiter. Und ja, dann wollen wir doch mal bis morgen, wenn ich das dann auch wirklich endlich mal sehen kann. Ich freue mich schon sehr und wenn irgendjemand spoilert mich, drücken wir die Daumen, dass die WWE das hinbekommt. Lena drückt die Daumen. Auch ich. Gut. Dropkick Jammer 190. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.